Hello, hello, wonderful friends. Hallo, hallo, wundervolle Freunde. Now we come to a beautiful verse that I have actually talked many times about. Jetzt kommen wir zu einem so schönen Vers, über den ich in der Tat schon oft gesprochen habe. I've talked about this many times because I disagreed how many preachers have interpreted it. Ich habe deshalb oft darüber gesprochen, weil ich mit der Interpretation vieler Prediger nicht übereinstimmte. Because I disagreed how many other preachers interpreted it. This does not mean that I understand it right. Das heißt nicht, dass ich ihn richtig verstehe. It simply means that I don't agree. Es bedeutet einfach, dass ich dem nicht zustimme. So look what Paul is saying. Also schau, was Paulus sagt. God has placed in the church the following: first apostles, second prophets, third teachers. Vers 28. Gott hat folgende in die Gemeinde gestellt: erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer. So what do I disagree with? Womit stimme ich nun nicht überein? I disagree because many, many Bible teachers and pastors use this verse to justify hierarchy. Ich stimme mit dem nicht überein, dass viele, viele Bibellehrer und Pastoren diesen Vers verwenden, um Hierarchie zu rechtfertigen. They said apostles are first. Sie sagen, die Aposteln stehen zuerst. They have the highest position in the church. Sie haben die höchste Position in der Gemeinde. And they take this one verse out of a context. Und sie nehmen diesen einen Vers aus dem Zusammenhang heraus. So, I don't believe that. Das glaube ich also nicht. Ah, but Reinhard, how can you not believe it? The Bible says first apostles. Aber Reinhard, wie kannst du das nicht glauben, wenn die Bibel doch sagt, zuerst Apostel? Sure. Sicher. That does not mean first in importance. Das bedeutet nicht zuerst an Wichtigkeit. Because that would actually go against the rest of the teaching of the New Testament. Denn das würde der restlichen Lehre des Neuen Testaments entgegenstehen. You know, Paul said that the apostles, they are like the scum of this world, you know? Paulus sagt, dass die Apostel der Abschaum der Welt sind. Paul said, I'm the least. Paulus sagte, ich bin der Geringste. Paul said that the one member in the body that seems prominent is not as important as the one that seems less prominent. Paulus sagt, dass der Teil der Gemeinde, der bedeutend erscheint, nicht bedeutsamer ist, wie der weniger bedeutend scheint. But why does he say first is an apostle? Aber warum sagt er zuerst die Apostel? Well, think about it. Denk mal. First of all, what does apostle mean? Erstens, was bedeutet Apostel? Apostle simply means one that is sent out to do a job. Apostel heißt einfach jemand, der ausgesandt wurde, um eine Aufgabe zu tun. We think apostle is a Christian word, but it actually is not in origin. Wir denken, Apostel sei ein christliches Wort, aber ursprünglich ist es das nicht. We've made it a Christian word. Wir haben es zu einem christlichen Wort gemacht. But at the time when Paul wrote this, business people and business owners, they had apostles. Doch zu der Zeit, als Paulus das schrieb, hatten Geschäftsleute und Geschäftsinhaber Apostel. So if you would have a big company and you needed some specific job done in another place, in another country. Wenn du also eine Firma hattest und ein bestimmter Auftrag an einem anderen Ort oder in einem anderen Land zu erledigen war, you send a trusted person there on a business trip. Dann hast du eine zuverlässige Person dorthin auf Geschäftsreise geschickt. They called this person apostle. Diese Leute wurden Apostel genannt. So apostle means a sent one who sent for a specific task. Apostel ist also ein Gesandter, der für eine bestimmte Aufgabe geschickt wurde. Now, who was first in the church? Wer war zuerst in der Gemeinde? Not first in position, but first actually in the time. Who was sent out first? Nicht an erster Position, sondern zeitlich gesehen. Wer wurde zuerst ausgesandt? Well, God didn't send the prophets first to prophesy because there wasn't even a church. Gott sandte nicht zuerst die Propheten, um zu weissagen, denn es gab ja noch gar keine Gemeinde. He first sent out the apostles to preach the gospel and the church could be started. Er sandte zuerst die Apostel aus, um das Evangelium zu predigen, damit die Gemeinde entstehen konnte. And then he sent the prophets to be on their sides and help them. Dann sandte er die Propheten, um ihnen zur Seite zu stehen und ihnen zu helfen. So in the whole context, the only thing that makes sense to me is that the apostles were the ones who were first. Im gesamten Zusammenhang ist das Einzige, was für mich Sinn macht, dass die Apostel die waren, die zuerst kamen. And the early church understood that. Und die frühe Gemeinde verstand das. But unfortunately, we've taken this to make apostles some important, powerful position. Doch leider haben wir das genommen, um Apostel zu einer machtvollen Position zu machen. Remember, the only position in the church is Jesus Christ. He is the position of authority, the true head. Denk daran, die einzige Position in der Gemeinde ist Jesus Christus. Er hat die Position der Autorität, das wahre Haupt. The problem is we've removed Jesus from his position and we've placed other people there. Das Problem ist, dass wir Jesus von dieser Position entfernt und andere Menschen an seine Stelle gesetzt haben. Today I answered a question for Europe. Heute habe ich eine Frage aus Europa beantwortet. That people are lost because they have left the so-called church. Ob Menschen orientierungslos sind, weil sie die sogenannte Gemeinde verlassen haben. And you know, I answered, I said, you know why they are so lost? Weißt du, warum sie so orientierungslos sind? Because they've never learned to have a true deep personal relationship with Jesus. Denn sie haben nie gelernt, eine tiefe persönliche Beziehung mit Jesus zu haben. They've only learned to have a true deep relationship with people. Sie haben nur gelernt, eine wahre tiefe Beziehung zu Menschen zu haben. Especially with leaders. Besonders zu Leitern. Now that they've left these leaders and these people, they're lost. Jetzt, wo sie diese Leute, diese Leiter verlassen haben, sind sie verirrt. Verloren. Think, what are we going to do when true persecution will come? Was machen wir, wenn echte Verfolgung kommt? And the church is not allowed to meet. Und die Gemeinde nicht zusammenkommen darf? Look what happened in the pandemic. A lot of people got lost. Schau, was in der Pandemie passierte. Viele Leute sind abgeirrt. Now, I understand it's important to meet. Ich verstehe, dass es wichtig ist, sich zu treffen. Yes, I understand that. Ja, das verstehe ich. But listen, if our relationship is not with Jesus himself first and foremost, aber hör zu, wenn unsere Beziehung nicht zuallererst mit Jesus ist, then what's gonna happen? Was passiert dann? We need the apostle to help us through life. Wir brauchen die Apostel, um uns durchs Leben zu helfen. We need the prophet to help us through life. Wir brauchen den Propheten, um uns durchs Leben zu helfen. We need the pastor to fix our problem. Wir brauchen den Pastor, um unser Problem zu lösen. But these people are not supposed to fix our problem. They're supposed to equip us so that we, the church, can do the ministry. Aber diese Leute sind nicht dazu da, unser Problem zu lösen, sondern sie sollen uns ausrüsten, damit wir als Gemeinde den Dienst erfüllen können. So Paul is simply, he's not talking about hierarchy at all. Paulus spricht also ganz und gar nicht von Hierarchie. This would literally go against all the context of the whole chapter 12 that we've already talked about. Das würde buchstäblich dem ganzen Kontext des Kapitel 12 entgegenstehen, über den wir bereits gesprochen haben. He's just telling us the opposite and suddenly you think he changed his mind by throwing in one statement? Er hat uns gerade das Gegenteil gesagt und plötzlich denkst du, er ändert seine Meinung aufgrund einer Aussage? No. Nein. He's simply making the state that these are the ones he put in the first. First the apostles to preach the gospel and raise up the church, then the prophets to help them lay good foundation and then the teacher to help the people to be released to teach the word of God right. Er stellt lediglich fest, dass diese zuerst da waren. Zuerst die Apostel, um das Evangelium zu predigen und die Gemeinde zu gründen, dann die Propheten, um ihnen zu helfen, das Fundament zu legen und dann die Lehrer, um den Menschen zu helfen, das Wort Gottes richtig zu lehren. So, they're all important. Sie sind also alle wichtig. I mean, to stop here because we have a lot to talk about the same verse. Wir werden hier aufhören müssen, denn es gibt noch viel zu diesem Vers zu sagen. Next, tomorrow, the next devotion will continue. Morgen machen wir in der nächsten Andacht weiter. See ya. Bis dann.